Jeder stirbt für sich allein. Nach dem Roman von Hans Falada, ein Hörspiel von Ralf Knebel. Kriminalrat Zott mit Spitzbart und Spitzbauch, ein Geschöpf wie zusammengebraut aus Papier, Aktenstaub, Tinte und viel Scharfsinn, hat sich 3 Tage mit den Akten Klabautermann eingeschlossen. Dann geht er zu Obergruppenführer Prall, hält Vortrag. Ich habe mir also verschiedene Tabellen angefertigt. Auf einer von ihnen sind von mir mit Kreisen von 1 Kilometer Durchmesser die Hauptfundstellen der Karten rot markiert worden. Dabei habe ich die überraschende Entdeckung gemacht, dass diese Hauptfundstellen alle, ausnahmslos alle, an oder in der Nähe von Straßenbahnhöfen liegen. Das kann kein Zufall sein, Obergruppenführer. Unser Mann arbeitet bei der Straßenbahn. Sie schlauer Foxy, Sie alter schlauer Verbrecher. Das mit den Straßenbahnhöfen ist großartig. In 2-3 Tagen melden Sie mir, dass der Mann geschnappt ist. Ich will es dem Escherich noch selbst in die Schnauze schlagen können. Was für ein Kamel er ist. Ich habe es gesehen. Ja. Mit meinen eigenen Augen habe ich gesehen, wie der Mann da eben diese Karte bei mir auf den Flur gelegt hat. Lesen Sie bloß mal, Herr Wachtmeister. Hochverrat! Der Kerl gehört an den Galgen! Schreien Sie nicht so! Auseinandergehen, zurücktreten, hier gibt's gar nichts zu sehen. Und Sie? Was haben Sie dazu zu sagen? Haben Sie die Karte da hingelegt? Blödsinn, der hat mich verwechselt. Ich habe eben meinen Schwager zum Geburtstag besucht in der Goldstraße. Hier in der Maaßenstraße habe ich kein Haus betreten. Fragen Sie meine Frau. Genau so war es, mein Mann und ich. Ruhe! Sie kommen alle 3 mit aufs Revier. Vorwärts! Kriminalrat Zott ist erfüllt von dem Gedanken, dass der Kartenschreiber etwas mit der Straßenbahn zu tun hat. Im gesamten Bereich der BVG läuft die Suchaktion nach dem Klabautermann auf vollen Touren. Als ihn der Anruf aus dem Polizeirevier am Nollendorfplatz erreicht, man habe aller Wahrscheinlichkeit nach den Klabautermann gefasst, fragt er als erstes nach dem Beruf des Festgenommenen. Er hört Tischler. Und der Mann ist für ihn erledigt. Straßenbahner muss er sein. Und so kommen die schon gefassten Quangels wieder frei. Was ist das für eine Sache, Herr Kriminalrat? Hier schickt uns das Polizeirevier am Nollendorfplatz eine Karte vom Klabautermann und daran angeheftet ein Zettel: Häftlinge laut telefonischer Weisung der Gestapo, Kriminalrat Zott, wieder entlassen. Was sind das für Häftlinge? Warum ist mir davon nichts gemeldet? Der Mann war von Beruf Tischler. Und wir wissen doch, er muss etwas mit der Straßenbahn zu tun haben. Ja, wollen Sie damit sagen, Herr, dass Sie die Enthaftung dieser 3 Leute angeordnet haben, bloß weil der Hauptverdächtige sich für einen Tischler ausgab? Herr! Obergruppenführer, wir Kriminalisten arbeiten nach einem bestimmten Plan und weichen davon nicht ab. Ich suche einen, der etwas mit der Straßenbahn zu tun hat und keinen Tischler. Der interessiert mich nicht. Wegen dem gehe ich keinen Schritt. Als wenn ein Tischler nicht auch für die BVG arbeiten könnte, zum Beispiel Bahnwagen reparieren. Sie sehen mich in der größten Verlegenheit, Obergruppenführer. Ich bin verzweifelt. Wie konnte mir das nur geschehen? Durch Ihre Schuld hat man auf dem Polizeirevier nicht einmal die Adressen der Festgenommenen notiert. Für die war nach dem Telefongespräch die Angelegenheit erledigt. So dass wir jetzt keinerlei Spur mehr haben? Keinerlei Spur! Tschüss! Sie wissen, dass ich Sie ins KZ schicken werde. Ich bin bereit, die Folgen für meinen sträflichen Leichtsinn zu tragen. Und ich hoffe, ich werde es ohne Zittern und Heulen tun. Obergruppenführer Prall lächelt verächtlich zu diesen Worten. Er hat unter den Schlägen der SS-Männer schon viel Würde zerfallen sehen. Kommissar Escherich ist wieder im Amt. Kommissar Escherich, Sie fühlen sich doch ganz wohl. Völlig wohl. Escherich steht hinter seinem Schreibtisch. Unwillkürlich liegen die Hände mit eng angepressten Daumen an der Hose, wie er es unten im Keller gelernt hat. So sehr er dagegen ankämpft, der Kommissar zittert. Jeden Augenblick kann ihn Obergruppenführer Prall wieder in den Keller schicken. Wenn Sie sich also völlig wohlfühlen, Escherich, so können Sie doch auch arbeiten, oder? Nicht? Ich kann arbeiten, Herr Obergruppenführer. Wenn Sie arbeiten können, Escherich, so können Sie doch auch den Klabautermann fangen. Das können Sie doch. Das kann ich, Herr Obergruppenführer. In kürzester Zeit, Escherich. In kürzester Zeit, Herr Obergruppenführer. Sehen Sie, Escherich, wie gut so ein kleiner Ferienaufenthalt im Bunker tut. So liebe ich meine Leute. Sie fühlen sich mir nicht mehr sehr überlegen, Herr Escherich? Nein, Herr Obergruppenführer, gewiss nicht. Zu Befehl, Herr Obergruppenführer. Sie denken nicht mehr, dass Sie der allerschlauste Hund in der ganzen Gestapo sind und dass alle anderen bloß aus Hundedreck gemacht sind. Das denken Sie doch nicht mehr, Escherich. Zu Befehl, nein, Herr Obergruppenführer. Das denke ich nicht mehr. Sehen Sie, Escherich, und wenn Sie sich nun mal wieder sehr schlau fühlen und wenn Sie Eigenmächtigkeiten begehen oder wenn Sie denken, der Obergruppenführer Prall ist bloß ein doofes Aas, dann sagen Sie mir das rechtzeitig. Dann schicke ich Sie gleich, noch ehe es zu schlimm wird, zu einer kleinen Kur in den Keller. Zu Befehl, Herr Obergruppenführer. Na, dann sind wir uns ja einig. Freut mich, Escherich, Sie wieder im Dienst zu sehen. Hoffe, wir werden wieder ausgezeichnet miteinander arbeiten. Nach diesem Gespräch arbeitet Kommissar Escherich wie eh und je. Aber wenn ihm auch keiner was ansieht und wenn er auch hofft, eines Tages wieder ohne Zittern mit seinem Vorgesetzten Prall reden zu können, Escherich weiß, er wird nie wieder der Alte. Er ist bloß noch eine Arbeitsmaschine. Mit dem Überlegenheitsgefühl schwand auch die Freude an der Arbeit. Er weiß, er kann das Unmögliche erreichen, er kann geehrt und gefeiert werden. Ein Faustschlag kann ihn in ein heulendes, zitterndes, angstvolles Garnichts zurückverwandeln. Nur der Gedanke an den Klabautermann hält Kommissar Escherich noch aufrecht. Den Kerl muss er noch fassen. Hinterher kann werden, was will. Er wird den Klabautermann zerschmettern. Diesen Feind im Dunkeln, der die Ursache seines Unglücks geworden ist. An diesem Montag, der den Quangel so verhängnisvoll werden soll, liegt Anna Quangel mit einer schweren Grippe im Bett. Sie fiebert stark. An ihrer Seite sitzt Otto Quangel. Der Doktor ist gerade gegangen. Auch Otto will gleich aus dem Haus um, bevor er zur Schicht muss, die am Wochenende geschriebenen Karten auszutragen. Geh nicht, Otto. Die Karten haben auch bis morgen oder übermorgen Zeit. Da bin ich wieder auf den Beinen. Wir haben ausgemacht damals, als sie uns am Nollendorfplatz festgenommen haben, Karten austragen ist ab sofort meine Sache. Ich will die Dinge aus dem Haus haben, Anna. Wer kann das sein? Um diese Zeit, morgens 11 Uhr? Ich werde mal nachsehen. Nein, bleib sitzen bei mir. Wenn wir mit den Karten unterwegs gewesen wären, hätte der auch umsonst geklingelt. Nur mal nachsehen. Nein, Anna. Mach nicht auf, Otto. Ich bitte dich, wenn du die Tür aufmachst, kommt Unglück ins Haus. Ich fühl's. Ich gehe ganz leise und sag dir erst Bescheid. Quangel geht aus dem Zimmer, wechselt 2, 3 nicht zu verstehende Sätze mit einem Mann und kommt wieder herein. Nichts Aufregendes, Anna. Bloß ein Bote aus der Fabrik. Der Werkmeister von der Vormittagsschicht ist verunglückt. Ich muss sofort einspringen. Und du gehst? Natürlich. Du hast noch kein Mittagessen. Ich werde schon was in der Kantine kriegen. Steck dir wenigstens Brot ein. Ja, Anna, sorg dich um nichts. Es ist schlimm, dass ich dich hier so lange allein liegen lassen muss. Ja, um 1 hättest du doch gehen müssen. Ich werde meine eigene Schicht gleich hinterher abreißen. Der Mann wartet? Ja, ich fahre gleich mit ihm zurück. Mach's gut, Anna. Du auch, Otto. Ach bitte, Otto, gib mir einen Kuss zum Abschied. Ich bin dumm, Otto. Ich hab Angst. Das macht wohl das Fieber. Aber jetzt geh. Ja, Anna. Erst als Quangel mit dem Werkboten in der Straßenbahn sitzt, fallen ihm die beiden Karten wieder ein, die er in seiner Jacke zu stecken hat. Er ist unzufrieden mit sich. Daran hätte er denken müssen. So muss er die Karten diesmal in den Betrieb mitnehmen, etwas, das er noch nie getan hat, das er nie hätte tun dürfen. Aber in der Jacke, die er auch in der Werkstatt trägt, will er die Karten nicht lassen. So legt er sie in die Aktentasche zu dem Brot, zu der Thermosflasche mit Kaffee. Quangel weiß sehr wohl, dass an der Seite der Aktentasche eine Naht offen ist. Schon längst sollte sie zum Sattler, aber der ist überlastet mit Arbeit und hat geknurrt, 2 Wochen werde die Reparatur wenigstens dauern. So lange kann Quangel die Tasche nicht entbehren. Und es ist ja auch noch nie etwas herausgefallen. Also legt er die Karten unbesorgt hinein. Als Kommissar Escherich die Nachricht erhält, 2 dieser hochverräterischen Postkarten seien in einer mit 80 Mann besetzten Werkstatt der Möbelfabrik Krause & Co. gefunden worden, da weiß er, dies ist die Stunde, auf die er so lange gewartet hat. Jetzt hat der Klabautermann endlich den so lange herbeigesehnten Fehler gemacht. Sofort veranlasst er, dass das gesamte Fabrikgelände von Polizei umstellt wird, dann saust er zusammen mit Obergruppenführer Prall im Dienst Mercedes an den Tatort. Ich brauche sofort eine Liste aller in der Werkstatt Arbeitenden mit ihren Wohnungen. Wie rasch kann ich die haben? Ist schon da. Wir dachten... Danke. Was wird mit den Leuten? Sie haben in 5 Minuten Feierabend. Sollen weiterarbeiten. Jede Tür zur Werkstatt mit Doppelposten besetzen. Niemand verlässt den Raum. Zu Befehl. Ich finde das alles blöd. Viel einfacher wäre es doch... Sie sind der Personalchef? Ja. Schön. Also beginnen wir. Der Kartenschreiber muss in der Chodowiecki oder in der Jablonski oder in der Christburger Straße wohnen. Wer von den 80 wohnt dort? Wir fangen beim Werkmeister an. Kämpfer Eugen. Ich bitte um Entschuldigung, aber da brauchen wir gar nicht erst nachzusehen. Er hat sich heute Morgen um 9 Uhr die Hand in der Hubbelmaschine verletzt. Statt seiner macht Werkmeister Quangel heute Dienst. Also weiter, dem Alphabet nach. Abe King Hermann. Ich bitte nochmals um Entschuldigung. Werkmeister Quangel steht nicht auf der Liste, Herr Kommissar. Dann stören Sie doch nicht ewig. Wie lange sollen wir hier noch rumsuchen? Quangel, dieses alte Riesenross kommt doch nie in Frage. Wo wohnt dieser Quangel? Werkmeister Quangel wohnt in der Jablonski-Straße. Das ist er. Ich habe den Klabautermann. Sicherheitshalber wird Name für Name auf der Liste des Personalchefs überprüft. Dabei stellt sich heraus, dass außer Otto Quangel niemand in der Jablonski oder der Christburger oder der Chodowiecki-Straße wohnt. Nichts wie her mit dem Schwein und dann schleifen, schleifen, nichts wie schleifen. Der Quangel? Wer hätte das gedacht? Ein völlig vertrottelter alter Mann. Arbeitet schon viele Jahre in unserem Betrieb. Wir kennen den Mann. Herr Obergruppenführer, ich schlage vor, wir machen zuerst eine kleine Haussuchung bei diesem Quangel, ehe wir ihn uns herholen. Wozu diese Umstände? Womöglich läuft uns der Kerl fort. Aus diesem Bau kommt jetzt keiner mehr raus. Na gut, fassen wir gleich die Frau auch. Bloß das eine sage ich Ihnen, Escherich. Wenn der Kerl hier unterdessen Schweinereien macht, sich in eine Maschine schmeißt oder sowas... Dann fahre ich wieder mit Ihnen Schlitten. Ich will den Kerl baumeln sehen. Das werden Sie auch. Ich werde diesen Quangel ununterbrochen durch die Tür beobachten lassen. Die Arbeit geht weiter, meine Herren, bis wir zurück sind. Ich denke, etwa in einer Stunde. Aufmachen, Polizei! Sofort aufmachen. Brechen Sie die Tür auf. Sie durchsuchen die Wohnung, aber gründlich. Zu Befehl. Was wollen Sie? Wer sind Sie? Sehen Sie nicht, dass ich im Bett liege? Sie heißen Anna Quangel. Sie sind die Frau des Werkmeisters Otto Quangel? Ja, lieber Herr, schon 28 Jahre. Warum haben Sie nicht aufgemacht? Auf unser Klingeln? Klopfen? Weil ich krank bin, lieber Herr. Ich habe die Grippe. Spielen Sie uns hier kein Theater vor. Sie simulieren bloß. Frau Quangel, ich muss Ihnen leider eine schlechte Nachricht bringen. Na? Ich habe Ihren Mann verhaften müssen. Nee, lieber Herr. Sowas können Sie mir nicht erzählen. Den Otto verhaftet keiner, der ist ein anständiger Mensch. Wissen Sie, was ich glaube? Ich träume das alles nur. Ich habe nämlich Fiebergrippe, hat der Doktor gesagt. Und im Fieber träumt man sowas. Na, träumen Sie jetzt vielleicht auch von den Postkarten, die Ihr Mann immer geschrieben hat? Was sind für Karten? Mein Mann schreibt doch keine Karten. Wenn was geschrieben wird hier bei uns, so tue ich das aber. Wir schreiben schon lange nicht mehr. Seit mein Sohn gefallen ist, schreiben wir nicht mehr. Seit Ihr Sohn gefallen ist, schreiben Sie diese Postkarten. Herr Kommissar, Feder, Tinte, ein Stapel unbeschriebener Postkarten. Hat alles im Sekretär gelegen. Aha. Raus jetzt mit der Sprache. Sag, dass du die Karten geschrieben hast. Sag's auf der Stelle. Oder schlag dir dein Prägen kaputt, du rote Sau, du. Also... Ich weiß von nichts. Das Schreibzeug sehe ich zum ersten Mal. Fragen Sie meinen Mann? Ihren Mann brauche ich nicht mehr zu befragen. weil er nämlich schon alles gestanden hat. Er hat die Karten geschrieben und Sie haben ihm diktiert. Na, dann ist ja gut, wenn Otto gestanden hat. Hau das freche Aas doch in die Fresse, Escherich! So eine Frechheit, uns hier anzuschalzen. Kann ich weitermachen? Na klar, Mensch! Wozu sind Sie denn hier? Frau Quangel, wir haben Ihren Mann geschnappt mit 2 Postkarten in der Tasche. Er konnte ja gar nicht leugnen. Warum bringen Sie dann den Otto nicht her? Ich weiß nicht, was das sein soll mit Postkarten. Warum soll er denn Postkarten schreiben? Sie werden die Olle doch festnehmen, Escherich. Gewiss werde ich das. Aber ich muss sehen, dass ich sie erst in einen vernehmungsfähigen Zustand kriege. In diesem Fieber begreift sie alles nur halb. Sie muss erst verstehen, dass sie in Lebensgefahr ist. Dann kriegt sie Angst. Ja, ich würde ihr schon Angst beibringen. Auf meine Art. Wenn Sie gestatten, Obergruppenführer, würde ich es gern erst mal auf meine Art versuchen. Eine angefangene Karte, Herr Kommissar, lag in einem Radiobastelbuch. Na, zeigen Sie mal her. Führer, Befehl, wir folgen. Ja, wir sind eine Herde von Schafen geworden, die unser Führer auf jede Schlachtbank treiben darf. Wir haben das Denken aufgegeben. Das ist der Beweis. Wir haben den Täter. Er ist einwandfrei überführt, wie es sich gehört. Kein abgepresstes Geständnis, sondern ein klarer kriminalistischer Beweis. Das hat sich gelohnt, so lange zu warten. Die Frau wird mit einem Krankenwagen fortgebracht. 2 Mann Begleitung. Sie stehen mir für Sie, verstanden? Zu Befehl. Kein Verhören. Überhaupt keine Sprecherlaubnis. Aber sofort ein Arzt. Die Frau muss in 3 Tagen fieberfrei sein. Sagen Sie das dem Arzt. Zu Befehl. Berlin SW11, Prinz Albrecht Straße 8, Sitz der Geheimen Staatspolizei, kurz Gestapo. Kommissar Escherich führt in seinem Zimmer den Werkmeister Otto Quangel vor den Stadtplan von Berlin mit seinen roten Fähnchen. Das sind aber eine Menge Fähnchen. Wie viele mögen das wohl sein? Es sind 267 Fähnchen. Sie bedeuten 259 Karten und 8 Briefe. Alle diese Briefe und Karten sind freiwillig bei uns abgeliefert. Die Leute sind mir förmlich gelaufen gekommen, als brenne es. Haben Sie je einmal darüber nachgedacht, wie viel Not und Angst Sie mit diesen Karten über die Menschen gebracht haben? Manche sind verhaftet worden. Und von einem weiß ich bestimmt, dass er wegen dieser Karten Selbstmord verübt hat. Nein. Nein, das habe ich nie gewollt. Das habe ich nie geahnt. Ich habe es gewollt, dass es besser wird. Dass die Leute die Wahrheit kennenlernen. Dass der Krieg schneller zu Ende geht. Dass dies Morden endlich aufhört. Das habe ich gewollt. Aber ich habe doch nicht Angst und Schrecken sehen wollen. Ich habe es doch nicht nur schlimmer machen wollen. Die armen Menschen. Und ich habe sie noch ärmer gemacht. Wer war es denn, der Selbstmord verübt hat? Noch so ein kleiner Nichtstuer, ein Rennwetter. Der ist nicht wichtig. Um den machen Sie sich das Herz nicht schwer. Jeder ist wichtig. Sein Blut wird von mir gefordert werden. Sehen Sie, Herr Quangel, nun haben Sie es gestanden, Ihr Verbrechen. Und haben es nicht einmal gemerkt? Mein Verbrechen? Ich habe kein Verbrechen begangen. Wenigstens nicht das, was Sie meinen. Mein Verbrechen ist es, dass ich mich für zu schlau hielt. Dass ich es allein machen wollte. Und ich weiß doch, einer ist nichts. Nein, ich habe nichts getan, weswegen ich mich schämen muss. Aber wie ich es getan habe, das war falsch. Dafür verdiene ich die Strafe. Und darum sterbe ich gern. Wissen Sie denn, Quangel, wie viele Briefe und Karten Sie eigentlich geschrieben haben? 276 Karten, 9 Briefe. So dass ganze 18 Stück nicht abgeliefert worden sind. 18 Stück. Das ist meine Arbeit von über 2 Jahren. Das ist all meine Hoffnung. 18 Stück mit dem Leben bezahlt. Aber immer doch 18 Stück. Glauben Sie nur nicht, Quangel, dass diese 18 Stück weitergegeben sind. Nein, die sind von Leuten gefunden, die selbst so viel Dreck am Stecken hatten, dass sie die Karten nicht abzugeben wagten. Auch diese 18 sind ohne jede Wirkung geblieben. Wir haben nie etwas aus dem Publikum von ihrer Wirkung gehört. So, dass ich nichts erreicht habe? So, dass Sie nichts erreicht haben. Wenigstens nichts von dem, was Sie wollten. Was haben Sie sich denn auch gedacht, Quangel? Sie, ein einfacher Arbeiter, haben gegen den Führer kämpfen wollen, hinter dem die Partei, die Wehrmacht, die SS, die SA stehen. Gegen den Führer, der schon die halbe Welt besiegt hat und in 1-2 Jahren unseren letzten Feind besiegt haben wird. Das ist doch lächerlich. Sie werden das nie verstehen. Wenn einer merkt, er muss kämpfen, so kämpft er. Ob er Mitkämpfer hat oder nicht. Ich habe kämpfen müssen und ich würde es immer wieder tun. Nur anders. Ganz anders. Übrigens, meine Frau hat nichts mit diesen Dingen zu schaffen. Sie müssen sie wieder freilassen. Ach, jetzt lügen Sie, Quangel. Ihre Frau hat die Karten diktiert. Sie hat es selbst gestanden. Jetzt lügen Sie. Sehe ich aus wie ein Mann, der sich von seiner Frau diktieren lässt? Ich bin's gewesen, ich allein. Sie hat gestanden? Sie hat nichts gestanden. Ich will solche Lügen nicht mehr hören. Sie soll mir meine Frau nicht schlecht machen. Ich rufe jetzt jemand herein. Wir werden ein kleines Protokoll aufnehmen. Ich hoffe, Sie bleiben bei Ihrer Aussage. Ich bleibe dabei. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun, Herr Kommissar. Ja? Was tue ich denn? Sie arbeiten für einen Mörder. Und Sie liefern dem Mörder stets neue Beute. Sie tun's für Geld. Vielleicht glauben Sie nicht mal an den Mann. Nein. Sie glauben bestimmt nicht an ihn. Bloß für Geld. Siegesfeier bei Obergruppenführer Prall noch in der gleichen Nacht. Es wird viel scharfer Armagnac aus gar nicht kleinen Gläsern getrunken. Immer wieder muss Kommissar Escherich das Protokoll mit dem Geständnis Quangels verlesen. Kameraden! Der alte Fuchs Escherich hat es geschafft. Wir haben den Klabautermann im Keller. Ich schlage vor, wir statten ihm jetzt den kleinen Besuch ab. Darauf mal Prost! Mit Flaschen und Gläsern ausgerüstet steigt die besoffene Gesellschaft in den Keller hinab. Auch Escherich muss mitkommen. Sie finden Quangel unter seiner Decke auf der Pritsche, fest schlafend. Sie wecken ihn mit Püffen, jagen ihn von seiner Pritsche hoch. Quangel Otto! Der bin ich. Ich taufe Sie Flasche, gell, Flasche. Indem ich diesen Armagnac über Sie ausgieße, taufe ich Sie um. Die Schwein taufe ich um auf den Namen Klabautermann. Als am Schluss dieser Rede Obergruppenführer Prall sein Schnapsglas an Quangels Kopf zerschlägt, ist das ein Signal für die anderen, es ihm nachzutun. Escherich sieht ihnen zu. Es ist ihm dabei, als sähe zwischen den Bächen aus Blut und Schnaps Quangel ihn unverwandt an. Und er meint in seiner Betrunkenheit geradezu Quangel sprechen zu hören. Das ist also die gerechte Sache, für die du mordest. Ja, was ist, Escherich? Was ist, Escherich? Ihr Glas ist noch heil. Sofort hauen Sie es dem Kerl über den Kopf. Der Mann ist doch schon fertig, Obergruppenführer. Keine Widerrede. Du weißt doch, wie ich mit dir Schlitten fahre, wenn du nicht parierst, also! Bei jedem Schlag, den Kommissar Escherich verzweifelt und verängstigt führt, ist ihm, als schlage er gegen den Bestand seines eigenen Ichs. Als rühre ihm eine Axt an die Wurzeln des Lebensbaums. 4-mal muss er zuschlagen, ehe sein Glas an Quangels Kopf zerbricht. Und er fühlt dabei den scharfen, höhnischen Blick von Quangel, der schweigend seine Entwürdigung miterlebt. Habe nicht gewusst, Escherich, dass Sie zimperlich sind. Man lässt Quangel schließlich liegen, blutend, bewusstlos. Die Gesellschaft steigt siegesbewusst wieder nach oben, feiert weiter einen bedeutenden Sieg. Kommissar Escherich geht in sein Dienstzimmer, reißt den Stadtplan mit den roten Fähnchen von der Wand. Aus. Zu Ende. Kein Fall, Klabautermann mehr. Escherich ekelt sich. Er kennt jetzt, da er den anständigen Mann Otto Quangel zur Strecke gebracht hat, seine Zukunft. Ein neuer Fall und der tüchtige Kommissar Escherich hat nicht so viel Erfolg, wie der Herr Obergruppenführer Prall erwartet, und er wandert noch einmal in den Keller. Schließlich kommt der Tag, an dem er hinuntergeschickt wird, um nicht wieder heraufgeholt zu werden. Er stellt sich vor, wie schön es wäre, fortzugehen, etwas zu beginnen wie dieser Quangel, etwas besser Ausgedachtes. Und dann erschießt sich der Kommissar Escherich, wissend, dass er feige ist. Zu feige, so wie Otto Quangel zu sein. Jeder stirbt für sich allein. Nach dem Roman von Hans Fallada, ein Hörspiel von Ralf Knebel. Dramaturgie Peter Goslicki. Die Personen und ihre Darsteller waren Otto Quangel, Günter Naumann, Anna Quangel, Gudrun Ritter, Escherich, Hans-Peter Minetti, Prall, Wolfgang Dehler. Der Erzähler war Gunther Schoß. In weiteren Rollen wirkten mit Werner Ehrlicher, Siegfried Voss, Werner Senftleben, Hans Bergermann, Eckhard Strehle, Erik Feldre und andere. Schnitt Andreas Meinitzberger, Ton Wolfgang Masthof. Musik Wolfgang Schor, Regieassistenz Ingrid Krempel, Regie Werner Grunow.